Hörbilder. Praterkönig war ich nie. Nein, Ferdinand. Keine herausragende Persönlichkeit, sondern dass ich halt unter ferner Liefen mitgelaufen bin da unten. Aber mein Herz hat den Prater gehört, nicht? Mein Inneres hat den Prater gehört. Naja. Einladung auf ein paar Runden mit dem Schausteller Fritz Holzdorfer. Feature von Isabel Engels. Wissen Sie, mein Gehen wird es immer schlimmer. Wo das noch hinführen sollte, das weiß ich nicht. Aber, so. Na, da haben wir unser Blumenrad, dieses kleine Riesenrad. Rechts drüben sehen wir das große Riesenrad. Und da hinten sieht man jetzt die Schlange sozusagen. Das ist erst, ich glaube, vor 8 Tagen ist das erst aufgestellt worden. Jetzt ist es wiederum weg, jetzt kommt es wieder rauf. Sieht man ganz deutlich jetzt. Na, ich habe immer gern den Blick zum Prater hin, wissen Sie. Ja, erstens mal kennt man fast jedes Geschäft ziemlich genau, wie es dort mechanisch zugeht und welcher Nervenkitzel dabei ist und welche Angst man dabei hat, wenn man sich dort hineinsetzt. Meine Herren, vor 50 Jahren habe ich das alle ausprobiert. Aber jetzt ist das schon eine fragliche Sache für mich. Der fast 90-jährige Fritz Holzdorfer hat nicht nur vom Balkon, sondern auch vom Schlafzimmer einen guten Blick auf den Prater. Das Wohnhaus aus den 50er Jahren liegt an der Ausstellungsstraße, die entlang des Wiener Praters und des Messegeländes verläuft. Die Wohnung ist schlicht eingerichtet. Die Tapetenmuster 70er Jahr groß und bunt. Im Winter zieht es durch die Fensterrahmen. Seit dem Tod seiner Frau wohnt er allein hier. Wie meine Frau noch gelebt hat, hat sie mir gesagt, es gefällt ihr da so gut deshalb, warum? Weil sie glaubt, sie ist in Las Vegas. Und die Leute beschweren sich, dass so ein Lärm ist vom Prater. Kann ich nicht sagen, weil ich habe dort gelebt mein Leben lang, nicht? Im Gegenteil, es ist zu ruhig, weil früher, wie ich noch vor 50 Jahren oder 30 oder 40 Jahren, da hat es ja da unten nur Orgeln gegeben und keine Lautsprecher. Und jedes Geschäft hat eine andere Orgel gehabt. Also da haben sie alle möglichen Wagen und Verdi und alle möglichen Stücke gehört, was natürlich angenehmer war als wie heute. Fritz Holzdorfer wird 1922 in Wien geboren. 2:10:22. Als erstes Kind seiner Eltern Stefanie und Friedrich. Die Familie Holzdorfer gehört zu den ältesten Praterdynastien, zurückgehend bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Friedrich Holzdorfer, sein Vater, eröffnet 1926 das erste Autodrom des Praters und 1933 die erste Geisterbahn der Welt. Da war ein Berger groß und da war ein Drachen drauf. Und die Wagen sind gefahren, die hat man gesehen von außen. Diese Geisterbahn und der Besitz von 11 weiteren Betrieben machen den Vater in den 30er Jahren zum Praterkönig. Und jetzt sind sie reingefahren, jetzt wussten sie nicht, was ist denn da los. Und da haben wir Folgendes dann gemacht, also mein Vater das macht. Zuerst war er Donner. Wie erzeugen sie einen Donner? Heute mit einem Lautsprecher, nicht? Kein Problem. Damals hat er Blechplatten genommen. Und die hat er mechanisch jetzt in Schwingungen versetzt und das hat halt dann gedonnert. Da hat man sich auch den Kopf zerbrechen müssen, wie kann ich das machen, dass das ungefähr so klingt. Und hat natürlich mehrere Überlegungen gehabt. Da ist man durchs Dunkel gefahren, da hat man sein Mädchen küssen können und so weiter. Und das war natürlich für damals die Sache für die Jungen. Dadurch haben die natürlich die Jungen das sehr ansprechend gefunden. Deswegen? Na ja, deswegen. Sie sagen, David, wenn das nichts wäre. Ist das nichts? Ich habe das immer empfunden, das ist schon ganz viel, wenn ich da mein Mädchen eine Puzzle geben kann, ja, ohne dass ich da irgendwie gerügt worden bin. Ich bin ja früher gefahren mit normalen Autos ebenfalls, weißt? Aber Handgas hat man dazu gebraucht, wissen Sie. Und durch die Automatik geht das auch mit einem Bein, oder? Ja, ja. Fritz Holzdorfer hat nur ein Bein. Seit 66 Jahren geht er mit Hilfe von Krücken. Mit zunehmendem Alter, von Tag zu Tag, fällt ihm das schwerer. Umso wichtiger ist es für ihn, dass er noch Auto fahren kann. Sie sind ja kühn. Sie sind ja sehr kühn, ja, dass sie sich mit mir vorn trauen überhaupt. Die meisten machen das nicht. Weil die sagen, man kann ja nichts wissen, was in Alten einfällt. Naja. Und wer hat recht? Ist es leichtsinnig von mir? Ich weiß es nicht. Ich kann ihm nicht sagen, ist ganz logisch. Ich kann nicht einem anderen sagen, ob Vertrauen zu mir. Das ist ja lächerlich. Ich bin so alt, mir kann im nächsten Moment der Schlag treffen und ich fahre da in einem Baum. Aber jedenfalls fahre ich so, wenn wir auch dort reinfahren, na, wird der Wagen vielleicht den Blechschaden, der Kühler wird ausrinnen und was weiß ich, was alles. Aber jedenfalls die Person, die ich mitnehme, die werde ich so schützen, was in meiner ganzen Macht steht. 88.000 weist die Kilometerstandsanzeige des alten Peugeot 250 auf. Den Großteil der Kilometer legt Holzdorfer im Praterviertel zurück. Zwischen seiner Wohnung, dem Altersheim, in dem seine Schwester lebt, und dem Café Meierei an der Prater Hauptallee. Hallo, hallo. Die kennen uns natürlich schon alle, weil wir so jahrelang da vorbeifahren. Das historische Gebäude wurde zur Weltausstellung 1873 als Pavillon der USA errichtet. Dem Ausschank amerikanischer Drinks folgte das Mineralwasser und schließlich als Betrieb der Wiener Molkerei süße und saure Milch. Wir können dann da rein, glaube ich. Ja. Ja, noch während des Zweiten Weltkrieges kauft der Vater von Fritz Holzdorfer das Gebäude und richtet es als Wohnhaus ein. Nach Kriegsende besetzt die russische Armee die Meierei und die Holzdorfers müssen in eine Stadtwohnung übersiedeln. 7 Jahre später ist die Meierei endlich wieder in ihrem Besitz und Fritz Holzdorfer und seine erste Frau Gretel eröffnen im Erdgeschoss ein Kaffeehaus. Wo wollen wir uns hinsetzen? Warte, ich muss in den Sprung zur Küche schauen. Moment. Heute wird das Kaffee-Restaurant von Fritz Holzdorfers Enkelin Sabine geführt. Servus Sabine! Du bist da, das ist aber schön. Der ehemalige Meiereibesitzer fährt am Wochenende gern hierher speisen. Bekleidet mit Schirmkappe, frischem Hemd und gebügelter Hose, deren rechtes Bein, wie bei all seinen Hosen, von einem Schneider hinaufgeschlagen und angenäht wurde. Habt ihr einen Fisch auch? Ja, gibt es. Ich hätte gern Sabinchen, ich hätte gern einen Fisch. Gebraten. Über dem Café-Restaurant befindet sich die ehemalige Wohnung der Familie. Eine geschwungene alte Holzstiege führt in den ersten Stock. Guten Tag, Aki. Grüß dich. Grüß Gott. Ja, ja, aber ich schaffe das schon. Wenn es ist, rufe ich dich. Ich muss mich dann nur anhalten, weißt du? Aki, ein langjähriger Mitarbeiter aus der Küche, greift dem alten Herrn etwas unter die Arme. Ja. Die Mühe des Aufstiegs lohnt sich, denn im Schrank des ehemaligen Wohnraumes verbirgt sich Holzdorfers umfangreiche Schallplattensammlung. Für Musik habe ich sehr, sehr viel über. Obwohl ich taub bin, muss ich nur sagen, höre ich die kleinsten Nuancen da drinnen. Komisch, ich wundere mich selber drüber. Und es geht sogar so weit, dass ich bei manchen Stücken Jetzt müssen sie da zuhalten, dass ich da oft zum Weinen beginne. Weil ich bin ja ein Mann und ein Mann waren ja, Indianer waren ja nicht. Und mir ergreift es so, wissen Sie, entweder durch die Musik oder durch den Moment, wo ich das erste Mal gehört habe, wissen Sie. Wenn ich bin jetzt down, ja, bin am Boden, dann brauche ich was, was mich hochhebt, ja. Und jetzt habe ich da irgendwas dabei, was nicht anspringen lässt. Momentale. Geht schon. Was macht der Meier am Himalaya? Wie kommt der Meier, der kleine Meier, auf den großen Himalaya? Rauf, ja, das kommt er. Ich frag mich aber, wie kommt der runter? Ich hab so Angst um den Meier. Er macht nen Rutsch und ist futsch. Erste Runde, Kindsein zwischen Ringelspiel und Geisterbahn. Von den 20er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg wohnt die Familie Holzdorfer in einem alten Fachwerkhaus zwischen Geisterbahn und Karussell. Ich bin aufgewachsen da unten, ich bin im Ringelspiel aufgewachsen. Ich bin bei der Tür rausgekommen, bin ins Ringelspiel gesessen und habe fahren können und habe Ringelspiel fahren können. Wie viele Kinder haben das in der Stadt? Sagen Sie mir das einmal. Ich glaube, keine fünf, ja. Ich bin nur bei der Tür rausgegangen und war beim Hutschpferd oder war bei der Drehgondel, die da drinnen war und so weiter. Zur Schlafenszeit der Kinder beginnt im Prater das Vergnügen der Erwachsenen. Wir sind im Bett gelegen, wir haben da gleich neben der Orgel geschlafen, mehr oder weniger. Die war da keine 20 Schritte von mir. Wir haben zwei Orgeln gehabt, vom Prater und die von der Grotenbahn. Die Grotenbahn war über den Gehsteig bei unserem Kinderzimmer und die haben meistens Wagner-Sachen gespielt. Oder die leichten Opern, wo es gute Tenorstimmen und so weiter gehabt hat. Deswegen, meine Schwester und ich, wir haben die, so viele Opern haben wir gekannt, aber wie es heißen, haben wir mal keiner gewusst. Ja. Die Kindheit von Fritz fällt in die Blütezeit der Holzdorfer Betriebe. Jeder Mensch hat ja irgendwie ein Idol, irgendein Vorbild, gell? Bei mir, da war mein Vater, war eben ein gewisses Vorbild von mir. Warum? Weil er war ein tüchtiger Mensch. Der hat, wissen Sie, was er, im Volksmund würde man sagen, der war ein Bruderbärsch, ja. Warum? Weil der hat dort angepackt, was notwendig war. Und na ja, er war ein impulsiver Mensch. Die Kinder genießen die Freiheit des Praters und nützen sie aus. Die Wohnumgebung mit den zahlreichen Vergnügungs- und Werkstätten bietet ideale Spiel- und Versteckmöglichkeiten. Da haben sie mich so eingefangen, ich muss heim, ja, weil es ist 8 Uhr gewesen, ich muss heim, ich gehe ins Bett. Na, ich wollte lieber Ringelspiel fahren, also da draußen sich herumtummeln. Und da hat es mir ein Mädchen von uns hat mich geholt, hat mich geschnappt und hat mich heimgetragen. Und ich habe auf sie natürlich losgehauen und so weiter. Ich traue mir das gar nicht sagen. Und ich soll angeblich zu ihr gesagt haben, sie ist ein Hundsfutter, das, was mich da reinbringt. Ja. Vornehm war ich ja damals noch nicht so. Für den Hundsfuttersager muss Fritz zur Strafe stundenlang in einer kleinen Kammer knien. Vom Arbeitszimmer von meinem Vater war eine Tür hinaus ins Karussell. Und das war eine Doppeltür. Und dort dazwischen haben sie mich eingesperrt. Ja. Und da hat man wiederum, wenn man jetzt weiter nachdenkt, die Unterhaltung und der Spaß und die Hetz und auf der anderen, eine Doppeltür weiter, fängt der Ernst des Lebens an, wo man sagt, du pass auf, das ist zu weit, was du da gehst, das darf man nicht sagen, du knirst zu Recht. Das war natürlich für mich ein einschneidender Moment, dass man solche schlimme Sachen nicht sagen darf. Sein Vater ist streng und aufbrausend. Schlechte Noten oder die unordentliche Schrift seines Sohnes bestraft er hart. Und er hat mir ein Watschen gegeben, dass ich taub bin auf ein Ohr. Ich bin am heute nicht mehr böse darüber. Obwohl ich das mein halbes Leben halbiert hat, nur einmal. Das Trommelfell des 10-Jährigen ist geplatzt. In der Schule, er besucht nun das Gymnasium, versteht er nur die Hälfte und die Freizeit ist auch nur mehr das halbe Vergnügen. Das war ja ein furchtbares Handicap. Die Buben haben mal ins Wasser hupfen können und ich nicht. Ich habe mich immer benachteiligt gefühlt. Ja, der ist ein Feigling, der traut sich nicht und so weiter. Ich habe oft überlegt, soll ich jetzt da reinhupfen oder nicht? Die sind alle da drin. Man dachte, nein, wenn sie schmerzen und es wird wieder durchstochen und losgehen. Haben Sie nicht einen furchtbaren Zorn auf Ihren Vater gekriegt? Schon. Das habe ich erst erkannt, jetzt in meinem Alter. Ich habe doch gesehen, seinerzeit mit James Dean, glaube ich, hat der geheißen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, siehst du, so ist es. Mein Vater hat ja das auch nicht gewusst, was er tut. Heute müsste er bestraft werden. Nein? Ja, geht schon. Na, wo ist Stopp? Jetzt ist er da. Zweite Runde. Im Krieg. Große Verluste an allen Fronten. Beim Einmarsch Hitlers in Wien 1938 ist Fritz 16 Jahre alt. In jenen ersten Kriegsjahren arbeitet er in den Saurerwerken, die zu Friedenszeiten LKWs und im Krieg Rüstungsgüter herstellen. Von der SS wurden Saurerlastwagen ab Ende 1941 umgebaut und als Gaswagen zur Ermordung von Juden eingesetzt. Davon weiß Fritz Holzdorfer nichts. Er ist damals sehr froh über die Arbeit im Rüstungsbetrieb, da dadurch sein Einrückungsbefehl aufgeschoben wird. 1943, mit 21 Jahren, muss er schließlich doch an die Front, in den Südwesten Polens. Und da habe ich damals, durch Feindeinwirkung, ich nehme an, das muss gewesen sein, diese Granatwerfer waren das. Und da sind wir halt in so ein Gebiet gerade reingekommen und da habe ich dann ein Splitter-Tattoo unter dem Knie, ein Fleischteil da durch, also da eine und oder da eine, jedenfalls da durch. Die Sehne ist noch geblieben, aber da war ein Loch und da. Ich habe mir gedacht, na, das ist wirklich eine Geschichte gewesen. Endlich ein Heimatschuss. Aber dass der so böse Folgen geworden sind, hätte man nicht gedacht. Zunächst wird der verwundete Soldat in ein Lazarett nach Ostdeutschland gebracht. Dort besucht ihn seine krebskranke Mutter. Und meine Mutter ist trotz ihrer Krankheit bis dort hingekommen und hat mich dort besucht. Da habe ich mir gedacht, stell dir das vor, was eine Mutter imstand ist, schwerstens krank, zu der Zeit, wo diese Bombenangriffe schon waren damals in unserem Land, und muss mich da besuchen kommen. Da kein Penicillin verfügbar ist, droht Fritz Holzdorfer an einer Blutvergiftung zu sterben. Es bleibt keine Wahl. In Wien wird ihm das rechte Bein abgenommen. Fritz kehrt nach einem Jahr Kriegseinsatz als Invalide nach Hause zurück. Naja, das war halt auch so ein negatives Kapitel, das Ganze. Ich war 22 Jahre damals, wie mir der Fuß abgenommen wurde, nicht? Das können Sie noch, früher habe ich Fußball spielen können und alles. Und dann auf einmal mit 22 Jahren ist das alles weg gewesen. Naja, das ist so, für mich, was soll ich noch sagen? Für mich war es schwer, aber für meine Mutter muss es furchtbar gewesen sein. Viel Zeit haben Mutter und Sohn nicht mehr miteinander. Stefanie Holzdorfer stirbt kurz nach Kriegsende. Der Prater ist durch Bombenangriffe bereits schwer beschädigt. 1944, kurz nach der Heimkehr von Fritz, brennt das Riesenrad ab. Da war ich damals auf Genesungsurlaub mit meiner Verletzung in der Hauptallee unten, in der besagten Hauptallee. Und ich kann mich erinnern, das war genau zu der Zeit, dass beim Riesenrad das war ja beschädigt durch diese Kriegshandlungen. Und da sind noch 4 Waggons dran gehangen. Und die sind damals auch noch abgebrannt. Gerade zu der Zeit, wo ich bei uns im Garten gesessen bin. Da hat man dann zum Riesenrad hat man hingesehen. Vom Weiten, nicht wahr? Ja. Und dadurch, dass ich das jetzt so erzählen kann, kommen die Erinnerungen wiederum so in meinen Kopf rein. Schrecklich ist das, ne? In der sogenannten Schlacht um Wien, in den letzten Kriegstagen des April 1945, wird auch der Prater bombardiert. Da die Gebäude und Attraktionen größtenteils aus Holz gebaut sind, wird der Vergnügungspark zum leichten Raub der Flammen. Alle 12 Holzdorfer Betriebe brennen ab, auch die berühmte Geisterbahn. Nur das Sturmboot bleibt übrig. Boote, die waren aus Blech, die haben nicht verbrennen können. Und mein Vater hat gesagt, so, das ist noch da von dem Zeug, jetzt können wir anfangen. Jetzt fangen wir mit dem Zeug an. Und da haben wir mit denen angefangen. Und ich habe damals ich will in die Schule gehen, auf die Universität gehen oder nach der Matura halt. Und da habe ich gesagt, jetzt machen wir gar nichts, jetzt tun wir erst einmal das Geschäft machen. Das andere schlägt er aus dem Kopf, ja. Jetzt tun wir Schutt wegrammen. Dritte Runde. Neubeginn mit dem Sturmboot. Der Hans, der sagt zum Pferdemann, du, das ist wirklich allerhand, den ganzen Bruder Hans uns demoliert. Ich möchte so gern im Bruder gehen, meinen lieben alten Bruder sehen, du wird das alles einfach wegrasiert. An den Prater-Attraktionen interessiert Fritz Holzdorfer von Kindheit an ganz besonders die Mechanik. Er tüftelt gern an der Konstruktion neuer Belustigungen, vor allem an den Fahrzeugen. In den Nachkriegsjahren muss sein Vater, so wie viele Schausteller, mit mobilen Vergnügungsbetrieben in andere Länder reisen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Da war er damals in Ägypten unten mit einem Vergnügungspark. Und in der Zeit habe ich diese Benzinautobahn aufgebaut. Und damals war das ärgste Problem, Gummireifen für die Wagen zu besorgen. Wir waren ja damals ziemlich Spaten mit dem Geld. Und da habe ich damals diese Flugzeugreifen aufgetrieben und die haben gerade auf die Felgen wieder passt und da hat man die Wagerl in Betrieb nehmen können. Ja, der nicht glaubt, dass ich es schaffe, aber ich habe es geschafft. Der Vater, der nach dem Tod seiner Frau in einer neuen Beziehung lebt, habe ihm und seiner Schwester vieles versprochen, aber wenig gehalten. Ich kann mich erinnern, da hat mein Vater da gesagt, ja, das macht man mit den Kindern miteinander. Und wie er dann von Ägypten gekommen ist, dann hat er von denen nichts mehr wissen wollen. Da war aber folgendes wieder der Einfluss von der anderen Frau, die dann gesagt hat, du bist ja nicht gescheit, wirst du das nicht machen mit den Kindern da, mit den 2 Krippeln da, was willst du denn da anfangen und so weiter. Meine Schwester und ich. Ne? Dennoch, es ist auch eine glückliche Zeit für den jungen Fritz. Er ist schwer verliebt in Gretel. Sie kennen einander schon lange. Die Mutter war in der Gulaschhütte bei uns im Prater beschäftigt. Und vor meinem Schulbeginn bin ich immer dort vorbeigegangen und da habe ich die Gretel drinnen gesehen, bin ich reingegangen und plaudert, bevor ich in die Schule gegangen bin. Und wie wir da gesessen sind, auf einmal kommen draußen 2 Menschen von den Ankido, der Besitzer und seine Freundin. Ja. Und das... Da hat es begleitet auch ein Stück, dort war gerade das Eck. Und da haben sie sich dort immer geküsst. Und da hat uns das so gefallen, schau her, so müssen wir es auch machen. Und das machen sie auch. Allerdings erst später, denn zunächst trennt der Krieg sie voneinander. Gretel ist eine der ersten, die ihn im Krankenhaus besucht, als sein Bein amputiert wird. Sie selbst hat durch die Spätfolgen einer Kinderlähmung einen deformierten Fuß. Natürlich ist da eine richtige Liebe draus geworden. Warum? Weil wir alle beide dieselbe Richtung immer vor uns gehabt haben. Und das hat natürlich viel Ausschlag gegeben. Hm? Fritz Holzdorfers Vater ist gegen diese Verbindung. Warum? Weil sie ihn durchschaut hat. Da waren oft solche Unterschriften, musste ich geben, dass ich das dass ich das Geschäft mache als Strohmann für ihn. Ja. Und da hat sie gesagt, nein, das ist nicht notwendig, du kannst das selber und so weiter. Nein, das kann man nicht machen, ist der Vater und so weiter. Also immer Macht geben mit Antwort. Das war natürlich auch nicht sehr gut. 1949 heiraten sie. Das war eigentlich fast eines der ersten Sachen, wo ich ihm widersprochen habe. Wo ich dann eigentlich das gemacht habe, was ich ihm innerlich wollte, wissen Sie. 1950 kommt Tochter Brigitte zur Welt. 2 Jahre später stirbt sein Vater. Aus dem Online-Archiv der Stadt Wien. Der populäre Wiener Praterunternehmer Friedrich Holzdorfer Senior ist heute im Alter von 59 Jahren gestorben. Holzdorfer führte im Volksmund den Beinamen Praterkönig. Er besaß vor dem Krieg 12 große Unternehmen. Seine bekanntesten Attraktionen waren Flugbahn, Autodrom und Geisterbahn. Die Modernisierung des Volkspraters durch Neueinführung zeitgemäßer Volksbelustigungen in den 30er Jahren war in der Hauptsache das Verdienst Holzdorfers. Ja, das ist es. Ja, das ist. Sicher Terror muss das sein. 4. Runde. Des Königs Sohn. Kennen Sie es jetzt? Haben Sie das Erbe Ihres Vaters übernehmen können? Sind Sie der nächste Praterkönig geworden? Nein, bin ich nicht geworden. Warum bin nicht? Das weiß ich nicht. Ich war immer ein in mich zurückgezogener Mensch und ich wollte kein Dem-Dam-Dam haben und so weiter. Als ältester Sohn wäre er der Thronfolger gewesen. Ja, nur weil mein Vater damals schon so große Geschäfte gehabt hat. Na, das ist klar, jetzt glaubt man natürlich oder nimmt man an, na, der Sohn wird nur ein größeres bauen oder nur ein besseres bauen. Das war nicht möglich gewesen. Fritz Holzdorfer denkt über die Gründe nach. Die 30er Jahre, in denen sein Vater den Titel Praterkönig erworben hat, waren einfach eine andere Zeit. Außerdem fehlte ihm etwas, das den Vater als Geschäftsmann auszeichnete. Das Gespür, welche Ideen wann erfolgsversprechend sind. Und nicht zuletzt hätte die Praterherrschaft mehr Risikofreudigkeit bei finanziellen Investitionen verlangt. Ich war meistens ein schlechter Geschäftsmann. Naja, schon, solche Geschäfte erst hat es immer viel Geld gekostet. Ich war damals schon verheiratet, glaube ich, auf alle Fälle. Und meine Leute, ich wollte nicht so ins Unglück stürzen, dass man dann in Konkurs geht mit sowas. Da ist mir das andere wertvoller gewesen als das Geschäft oder sowas. Wie das mit dem Erbe war, ob und wie viel er vom Vater bekommen hat, bleibt im Dunkeln. Wissen Sie, das liegt alles so wahnsinnig weit zurück, wie im Nebel liegt das schon immer wieder um. Vom Verkehr über Rechtsanwälte ist da die Rede und von einem rostigen Flugapparat. Fest steht, dass Fritz der letzte Holzdorfer ist, der im Prater Betriebe führt. Als er mit über 70 in Pension geht, verkauft er auch noch das letzte Geschäft, die Go-Kart-Bahn. Wir haben eigentlich gar keinen Betrieb mehr da unten. Nein, es gibt jetzt keinen mehr. Jetzt, warte mal, wenn ich da herfahre, jetzt werde ich da ein paar Kerzen noch mitnehmen. Und zwar, ich brauche es aber nur für die Laternen da. Zwar für die Brigitte, ja, und zwar für meine Eltern. Ja. 5. Runde. Am Friedhof. Eine geordnete Unruhe. Sehen Sie, es ist da das Grab da hinten. Manche Wege führen Fritz Holzdorfer über das Praterviertel hinaus. Zu seinem Masseur nach Klosterneuburg oder zum Wiener Zentralfriedhof. Hier sind alle seine Angehörigen begraben. Wie ich noch allein war, hergekommen bin und dann haben sie innen zum Fliegen angefangen. Also haben da drin herumgeflogen und da habe ich gewusst, hoppla, jetzt darf ich nicht aufmachen, sonst fallen sie wieder über mich her. An jenem Tag im Oktober 2010 besteht keine Gefahr, dass Wespen aus den Laternen stürzen. Es nieselt und ist eiskalt. Sie tun noch was Schönes an mit mir da. Die Finger werden klamm. Das ist ja furchtbar. Naja. Da oben die Juliana Holzdorfer, die erste da oben, das war die Frau von meinem Großvater klarerweise. Das war die Juliana Holzdorfer. Die ist ja 92 Jahre geworden, 91,5 oder so. Ich habe immer so gesagt, meine Großmutter, die ist noch in der Krinoline, wissen Sie, das ist der Reifrock, wo dieses Eisengestell drunter war. Ich musste noch bei der Wiener Stadtmauer, beim Stadttor, damals hat es ja noch die Stadtmauer gegeben, 1850. Ich kann mir das immer so gut vorstellen. In dieser Familiengruft sind die Großmutter, der Vater und die Mutter bestattet. Fritz Holzdorfer wird hier nicht beigesetzt werden. Sie darf nicht mehr geöffnet werden, da kann man auch nichts machen. Jetzt sind drei Personen drin und drei sind noch frei dann, nicht? Naja, es ist so, was soll man machen? Das ist da hinterlegt, da habe ich damals nachgefragt. Das ist festgehalten und das ist so wie ein Gerichtsbeschluss, so ähnlich. Eine Verfügung des Vaters. Aber es gibt noch ein zweites Familiengrab. Da werden wir rein, da wollen wir reinkommen. Meine Schwester und ich. Die kann man ohne weiteres dann zusammenlegen, wissen Sie. Und dann werden die exhumiert da und kommen zwei in Ansorg hinein. Und dadurch kriegt man wieder Plätze, wissen Sie. In diesem Grab liegt der Großvater. Der Adolf Holzdorfer. Der Adolf, da steht noch drauf, Karussellbesitz im K&K Prater, gestorben 14. August 1914. Stellen Sie sich vor, 1914. Und hier sind auch Gretel und Tochter Brigitte beigesetzt. Und sehen Sie, die Brigitte mit 58 Jahren war sie doch schon. Möchte man das glauben? Wenn ich die Bilder anschaue von ihr, das ist doch so jung drauf. Was fast 60, stellen Sie sich vor. Aber ich sage ja, mit 50 Jahren ist man im Zenit des Lebens sozusagen. Nun, das hat es gerade überschreiten können. Und besonders die Brigitte, wissen Sie, die Brigitte war so ein inniger Mensch. Am Urnenhain. Es ist der erste Todestag von Manja, seiner zweiten Frau. Aber da war es damals nicht so kalt wie heute. Und so feucht und so. Also, naja. Sie spürt es Gott sei Dank nicht mehr. Der Witwer steht auf seine Krücken gestützt in der aufgeweichten Wiese, der Kopf tief zwischen den Schultern versunken, Regen fällt auf seine Kappe. Die Margeriten sollen in die Vase. Ich wollte es nur abbrechen, das wird jetzt reingehen. Warte, ich bin so schwindelig, dass ich fast... Halt. Na, schau dir das an. Schrecklich ist das mit mir. Warte, bleibst du nur einen Moment stehen, ja, dass ich mich wieder herstellen kann. Manchmal denk ich heimlich an Sebastian, aber ich kenn keinen Menschen, der so heißt. Manchmal, wenn ich träume, doch nicht schlafe, freundlich in mein Zimmer durch den Schornstein angereist. Ist nicht lieb, sag ich Ihnen. Sechste Runde. Manja, eine große Liebe. Kaffee sitzt er da und freut sich. wie schrecklich, mich zu sehen. Er tritt mich abends vom Geruch nach den Heiligen. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre mein Leben nie so schön. Wenn man so Musik hört, kann man da nicht gegen eine Frau grob sein. Das geht bei mir gar nicht ein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da muss man doch die Frauen lieben. Ich habe meiner Frau immer gesagt, ich liebe dich, so wie wenn ich ein Wollkneidel habe und ich wickel dich so und so und so, dass du ganz eine Kugel bist. Und das bist du da drin, was ich liebe. Nicht nur so oder so, sondern überall ganz durch, dass du ein richtiges Knäuel wirst. Und rundherum ist die Liebe von mir. Manja ist die Tochter armer Eltern. Doch sie macht ihren Weg. Als junge Frau arbeitet sie als Tänzerin im Ausland, später als Kosmetikerin in Wien. Fritz Holzdorfer lernt sie in den 60er Jahren kennen. Sie fällt ihm auf, als er im Auto an ihr vorbeifährt. Schon wieder. Und da habe ich dort gesehen und da habe ich halt, hab ich angebandelt mit ihr. Sie war mein Typ, wie ich so sagen kann. Nicht? Da hat es bei mir geklingelt. Wissen Sie, wie man so vorbeifährt und aussteigen habe ich nicht kennen, habe ich meine Stecken gehabt. Und da, wenn ich da aussteige, rennt es mir davon, hätte ich mir gedacht, ja. Manja hat die stolze Haltung einer Tänzerin und ist stets stilvoll gekleidet. Mal sexy, mal elegant. Die Manja hat wieder so furchtbar auf ihre Linie geschaut, ja. Wenn sie jetzt gegessen hat und dann hat sie sich schnell auf die Waage gestellt. Ich habe schon wieder um 10 Tage zugenommen. Ich habe immer gesagt, du, ich will nicht, dass du so dünn bist. Du sollst sein wie eine echte Wienerin, die einen ordentlichen Busen hat, einen ordentlichen Po und so weiter. Und die Manja war einer der saubersten Frauen, was ich gekannt habe. Die hat nur geduftet. Und ich meine, mehr kann ich da nicht sagen. Wissen Sie, bei einem anderen spüren Sie, weiß ich, der tut es jetzt mit Maiklöckchen oder mit was weiß ich, und jetzt riecht es halt nach dem. Aber die hat immer geduftet nach Sauberkeit und nach Frische und nach dem. Dass eine so attraktive Dame sich für ihn als Mann interessieren könnte, wagte damals nicht zu hoffen. Ich habe mich gefreut damals, dass die Manja mich heiraten wollte. Das ist ja ein großes Plus gewesen. Stellen Sie sich vor, wer ist denn neugierig an Invaliden zum Heiraten? In den späteren Jahren habe ich gesagt, du, wenn du dich ansiehst, gib mir deinen Mantel, dass ich dir helfen kann. Ja, also das nur mehr oder weniger war für mich eine gute Geste, dass ich noch so tüchtig bin und kann ihren Mantel helfen, dass ich nicht ganz abfalle vorher. Ne? Mit Manja ist er 15 Jahre lang verheiratet, bis zu ihrem Tod 2009. Die Fotos habe ich doch da irgendwo, die muss ich dort liegen haben, kann ich es Ihnen zeigen. Ich war der Meinung, ich habe es da in ihrer Schachtel da drinnen, deswegen habe ich die Schachtel schon aufgegeben. Die war ja schon zugepickt. In der Schachtel liegen Briefe von Manja aus Las Vegas und Hawaii. Fotos ihrer Kinder aus erster Ehe. Kleine Zettel von Fritz und ihr mit eindeutig zweideutigen Botschaften. Sowie Glücksspiellose und Eintrittskarten in Casinos. Ja, sie war ja eine Spielerin, gell? Und das hat sie halt alles machen dürfen bei mir. Also ich habe ja keine Freude gehabt damit, aber was wollen sie machen? Ich habe es ja geliebt und deswegen habe ich das alles zulassen. Und das, wegen dem Spielen habe ich nur die Angst gehabt, dass sie uns finanziell zugrunde richtet. Und dazu war sie viel zu gescheit. Siebente Runde, die Doppelgleisigkeit der Liebe. Elfriede Hablé, die Frau mit der singenden Säge, ist eine von vielen bekannten Stammgästen von Fritz und Gretel Holzdorfer. Damals, in den 60er Jahren, im Café Meierei. Als Fritz sich in Manja verliebt, ist er noch mit Gretel verheiratet. Mehr als 2 Jahrzehnte lang lebt er in 2 Beziehungen. Doch bis zu Gretels Tod erzählt er seiner Frau nie von der Geliebten. Und seine Frau spricht nie aus, was sie längst ahnt. Ich habe auch gute Seiten, Gott sei Dank. Man sagt, es gibt nicht, dass ein Mensch nur schlechte Seiten hat. Aber ich habe sehr viel schlechte Seiten gehabt. Deswegen sage ich, ich bin ein unmöglicher Mensch. Naja, so ist es. Achte Runde im Prater. Ein schöner Tag. Das Gästereich geht's jetzt. Fritz Holzdorfer kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal mit der Geisterbahn gefahren ist. Es muss vor Jahrzehnten gewesen sein. Denn das Fahren zum bloßen Vergnügen, ohne die Absicht, selbst etwas zu bauen, war für ihn uninteressant. Diese Fahrt im Herbst 2010 scheint er jedoch zu genießen. Stillschweigend, aufmerksam und mit einem kaum wahrnehmbaren inneren Lächeln. Gott sei Dank bin ich halb taub. Dann geht die Fahrt weiter, mit einer Rikscha vom Radverleih im Prater. Harry, ein guter Bekannter von Fritz Holzdorfer, stellt sich als Chauffeur zur Verfügung und tritt in die Pedale. Das war ein Geschäft, was ich so im Alter so gern hätte wollen. Diese Rutschbahn da, diese ein einfaches Geschäft, aber trotzdem ein Spaßgeschäft halt. Ja. Dankeschön. Ganz uns mit. Ja, leider kein Platz. Kein Platz mehr. So. Die Rundfahrt führt vorbei an Betrieben, die zu Besitz Fritz Holzdorfer gereizt hätte. An solchen, die er verkauft hat. Und an jenem Geschäft, das er und sein Vater nach dem Krieg schaukelten. Schauen Sie, das Sturmboot sieht genauso aus, wie es früher war. Ja? Da haben sie die beiden großen Gondeln, da haben sie drin ca. 22 oder 25 Leute drinnen gehabt. Wenn das in Betrieb gegangen ist, ist da ein Bursch mitgefahren, also ein Mann. Und der ist während der Fahrt, ist er da drin herumgehupft. Wir haben immer gesagt, der hupft herum in dem Boot wie ein Affe. Ja? Aber das war nicht böse gemeint, dass man so ein Affe, sondern weil er so geschickt war wie er auf. Der hat da, wo das Sturmboot, wenn das, stellen Sie sich vor, wenn das jetzt in voller Fahrt war, war das senkrecht gestanden. Also, wenn Sie es vor sich gesehen haben, war das so hoch oben, dass es um 90 Grad hat sich das in eine Richtung drehen können. Ne? Jetzt läuft es natürlich auch, das Sturmboot, aber die Vorschriften heute sind so, es darf sich keiner einen blauen Fleck holen. Es muss auch jeder so gesichert sein, dass ja nichts passiert. Und das ist ja ganz klar. Man will ja auch nicht haben, dass was passieren soll. Aber die Hetz und die Gaude fehlt. Warum? Weil der Mann, der da drin war und der wie ein Artist sich bewegen konnte, ohne dass er seinen Schaden geholt hat. Und da kann man sich vorstellen, die Leute sind natürlich da herausgestanden. Natürlich. Bei den Mädeln, da ist der Kittel hochgeflogen und da hat man dann die Leute, das waren dann die Spießer, die haben da zugeschaut, natürlich haben sie gefreut, jetzt sehe ich da wieder mal eine schöne gespitzte Unterhosen und so weiter. Angetrieben vom Wunsch, alteingesessene Schausteller, seine ehemaligen Kollegen zu treffen, dirigiert Fritz Holzdorfer die Rikscha durch die Gassen des Praters. Jetzt fahren wir dann da links und die Gassen dann dort hinein. Ja, ja. Dass der Praterunternehmer Kern extra herauskommt, um ihn zu begrüßen, freut Fritz Holzdorfer besonders. Herr Kern, begrüße Sie. Hallo. Herr Kern, begrüße Sie. wie geht's? Mir geht's zu sehen, ich kann noch herkommen, geht's mir gut. Das ist sehr schön. Wie geht's bei Ihnen, sagen Sie? Trotz der Geräuschkulisse und des Taubenohres scheint es dem fast 90-Jährigen kaum Mühe zu bereiten, sich zu unterhalten. Holzdorfer war ja die Braten-Dynastie. Das ist ja heute, wenn man heute so sagt, die Dynastie. Ja, schauen Sie, mein Vater hat ja sehr viel geschaffen, weil er hat ja sehr viel selber gebaut. Geisterbahn, das ist ein Zwutschgerl-Geisterbahn. Ja, ja. Wenn ich denke, meine Eltern waren ja sehr fleißig. Muss auch sagen, bei ihren Eltern hat es ja nur Disziplin gegeben, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da haben sie ja nicht nur geschnitzt und gekampelt sein müssen, Krawatten haben sie haben müssen. Ja. Wenn einer nicht anständig an, danke, der hat schon gehen dürfen. Nicht? Heute, wenn sie nicht die Leute anschauen, dann lassen wir lieber. Reden wir von was auf. Ich will sie nicht aufhalten. Nicht? Nein, das ist nicht so. Ich habe mich sehr gefreut. Danke bestens. Wenn ich dann so in meiner Küche da draußen sitze und zum Blumenrad hinschaue und man denkt, meine Herren, schau her, vor 20, 30 Jahren bist du noch da unten gewesen, hast fest gearbeitet, mitgearbeitet da unten und hat dir eine Freude gemacht, das Ganze. Neunte Runde, von der Mulde zum Juche. Bevor sie kommen, sollen wir die Wäsche aufgehängt, die wir da gewaschen haben jetzt bei uns drüben, also da in der Maschine. Naja, habe ich das aufgehängt, aufgespannt ein bisschen, das Zeug. Wo ich so müde habe, wir müssen hinsetzen, eine Viertelstunde unterbrechen, dann habe ich das wieder weitermachen können. Und das ist ja kein Leben. Wissen Sie, das ist kein Leben mehr. Das ist dahin vegetieren und dahin schleppen von einem Moment zum anderen. Nein. Es ist grauenhaft. In der Mulde befindet sich Holzdorfer an solchen Tagen. Selbst Zuwendungen wohlmeinender Mitmenschen werden zur Bürde. Ich habe so einen Bekannten von mir. Der bringt mir das und jenes. Und da, wenn ich nur was rede von irgendwas, will er mir das schon bringen. Jetzt habe ich da draußen auf dem Kastel bei mir da vorne eine ganze Grammure Sachen stehen. Ich wollte immer so einen Anrufbeantworter haben, ja. Jetzt habe ich mir einen gekauft, vor ein paar Tagen, jetzt hat er mir auch einen mitgebracht. Der würde mir Freude machen. Und wissen Sie, ich muss Ihnen eins sagen, jedes Stück, was ich bekomme, ist eine Belastung. Andererseits liebt Fritz Holzdorfer Grammuri. Als ehemaliger Schausteller, leidenschaftlicher Fotograf und Hobbyfilmer seit den 30er Jahren, als Bücher- und Musikliebhaber, hat er einiges angesammelt. Doch in seiner kleinen Wohnung in der Ausstellungsstraße ist dafür kein Platz. Unten habe ich das bei mir im Juche oben. Was heißt unten am Juche? Was heißt das? In der Hauptallee. Ja, in der Hauptallee habe ich unterm Dach habe ich meinen Hobbyraum. Ja. Und das ist, ich sage immer dazu, das ist mein Realitätenkabinett. Weil da habe ich lauter Geschenke. Und das habe ich da oben aufgehoben. Unter dem Blechdach der Meierei staut sich an diesem Hochsommertag die Hitze. Ich könnte das Fenster ein bisschen aufmachen, dann wird es ein bisschen durchziehen. Gib es mir die Hand. Danke. So. Schau her, dort habe ich zum Beispiel diese Kiste. Das ist aus Arabien, eigentlich aus Ägypten. Das ist eine Zigarettenschachtel. Die habe ich seinerzeit bekommen von einem Mitarbeiter von mir. Und der hat bei mir im Geschäft damals als Aushilfe gearbeitet. Das ist so eine Zigarettenschachtel. Früher habe ich auch einmal geraucht. Und das ist eine arabische Melodie drinnen, ja? Das Stück, was da spielt. Und Bevor Fritz Holzdorfer die Meierei wieder verlässt und nach Hause fährt, schaut er noch bei der Chefin, seiner Enkelin Sabine, im Büro vorbei. Sabinchen, wir wollen uns verabschieden. Ja. Pass auf, da ist verdammt gut. Ja, ich weiß, ich habe mir das eh schon gedacht jetzt, dass ich da nicht ausrutsche im letzten Moment noch. Das habe ich alles gut überstanden. Ja, wir haben Baustelle. Ja, ich weiß, das geht ja bei dir, das ist toll. Die Meierei wird wieder einmal umgebaut, erweitert, modernisiert. Ja, eine Frage hätte ich noch gehabt. Du hast mir da letztens so viele Bücher hingestellt. Ich sag mal so, hast du die Schule weggeschmissen? Noch nicht. Noch nicht, schmeiß noch nicht weg. Du warst bei mir. Einen Monat hast du noch, dann fahre ich am Flohmarkt. Ja, naja, lass da noch Zeit ein bisschen. Also nein, der Flohmarkt wird der Herbstflohmarkt auch noch geben. Ja, aber ich hoffe, dass das ganze Klumpert bald weg ist, weil ich halte. Naja, ich weiß eh, dass du da bald wegkommen wirst. Ja, ein bisschen Geduld haben noch. Ich weiß eh, mit dir kann man diesbezüglich reden. Wenn ich einen Rappel kriege, dann fahre ich alles auf einmal weg. Ja. Ich kenne da nichts. Danke vielmals. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Innerlich macht sie mir Freude. Und das ist viel wert. Wissen Sie? Schon, ja. Und das genügt mir dann. Da will ich nichts mehr dreireden, weil sie hat ihren Kopf, wie sie das macht. Und mein alter Kopf geht ganz anders wiederum in dem. Die Hauptsache ist diese rote Linie, die bleibt. In die Geschäfte kann und will sich Fritz Holzdorfer schon lange nicht mehr einmischen. Aber einen Herzenswunsch hegt er schon. Und wir haben da oben am Dach oben haben wir den amerikanischen Adler gehabt. Milan heißt der Adler, glaube ich. In der Weltausstellung war das der amerikanische Pavillon. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich ein bisschen Geld habe und das werde ich hinbringen, da drüben gibt es die Akademie der Bildenden Künste, vis-à-vis von uns. Und ich will das wiederherstellen in dem Zustand, wie es war. Auf dem turmförmigen Dach der Meierei ist ein mit Plastik umwickelter Stumpf zu sehen. Der flügellose Rumpf des amerikanischen Nationalsymbols. Der Weißkopfseeadler steht für Freiheit und Kraft. Heute gehört er zu den gefährdeten Arten. Und da oben ist dann der Adler, der fehlt. Ja, ich schaue. Wo sie jetzt gerade hingeschaut hat. Schau, wenn es vom Schatten geht, wenn sie sich da in Schatten stellen, sieht man noch. Ja, ich sehe ihn eh. Also es schaut arm aus. Ja, schaut auch arm aus. Leider. Praterkönig war ich nie. Der Schausteller Fritz Holzdorfer. Feature von Isabel Engels. Sie sind für mich direkt ein Fressen für mich. Also im alten Jargon gesagt. Bei wem hätte ich das alles erzählen können? Ich hätte das alles mit in die Grube nehmen müssen. Gesprochen haben Ursula Scheidle, Philipp Scheiner und die Autorin. Technik Elmar Peinelt. Redaktion Elisabeth Stratka. Fritz Holzdorfer ist 2019, kurz vor seinem 97. Geburtstag, gestorben. Die Gespräche und Tonaufnahmen in seiner Wohnung am Rande des Wiener Praters, aus denen diese Sendung gestaltet wurde, erfolgten im Jahr 2010. Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF. Demnächst in Ö1. Gleich nach den Nachrichten um 10.05 Uhr macht der Ö1-Klassik-Treffpunkt auf seiner Sommertour Halt beim Grafeneck-Festival. Die Sendung findet in der Alten Scheune statt. Dort warten schon Helmut Jasper und seine Gäste, Hanna Eisendle und Fabian Panisello, dass es losgeht. 11.35 Uhr, schon gehört, unsere Ö1-Club-Sendung. Warum Klassik um 11.40 Uhr? Eine Reihe des RSO-Fakultisten Leonhard Erröth. Punkt 12, das Mittagsjournal. Um 13 Uhr präsentiert Gerti Drassel ihre musikalischen Lieblingsstücke und um 14 Uhr das Ö1-Hörspiel.